Anke Lewicke ist hier, um uns die Filme dieser Woche vorzustellen. Hallo. Hallo. Andreas Dresen hat einen neuen Film gedreht, Frau Lewicke, mit einem ganz intimen, ganz nahegehenden Thema. Wenn klar ist, dass ein geliebter Mensch in nächster Zeit nicht mehr sein wird, weil er im Endstadium an Krebs erkrankt ist, dann ist das eine Situation, die viele Familien heimsucht, mit der viele Menschen fertig werden müssen, aber nicht unbedingt ein Kinostoff, für den man schönen Abend mit dem Film verbringen will. Andreas Dresen ist bekannt dafür, dass er solche intimen Geschichten ganz nah erzählt. Wie geht er halt auf freier Strecke, so heißt der Film, wie geht er das an? Und er geht es so an, dass er uns eigentlich direkt unmittelbar als Zuschauer mit in die Situation nimmt. Also der Film beginnt mit der Diagnose. Wir sehen das von Milan Peschel und Stefanie Kühnert gespielte Ehepaar sitzen dem Arzt gegenüber. Und Frank, so heißt der Mann, bekommt mitgeteilt, dass er nur noch 3 Monate zu leben hat. Und die Unmacht, die dieses Ehepaar empfindet, geht eben genau durch diese Situation auch auf uns als Zuschauer über. Und wir bekommen einfach mit, das ist eine Nachricht, mit der muss man sich auseinandersetzen. Aber eigentlich kann man die gar nicht realisieren. Und plötzlich sind die ganzen Fragen im Raum. Was heißt es, wenn einfach ein nächster, also der geliebte Mensch, auf einmal verschwinden wird? Und was sich jetzt einfach Andreas Dresen traut ist, ich meine, im Kino sieht man viele Tote, aber man sieht nie, wie gestorben wird. Und er schafft es wirklich, die Krankheit in Augenhöhe, also seine Kamera in Augenhöhe der Krankheit zu bringen und eben den Patienten so zu zeigen. Also das alles aus nächster Nähe. Seine Unmacht, wie einfach der Krebs immer mehr von seinem Körper und auch von seiner Persönlichkeit Besitz nimmt und dann gleichzeitig eben die Familie, die da in einem Einfamilienhaus lebt, die Kinder, die gar nicht wissen, wie sie mit dem Vater umzugehen haben und die sich trotzdem auf diesen neuen Alltag einfach versuchen einzustellen, weil sie ihrem Vater auch auf dem letzten Weg einfach diese Würde mitgeben wollen. Also man sieht 110 Minuten lang auch den Verfall eines Menschen. Genau, und das ist ja das Interessante, wie Andreas Dresen solche Filme eben immer auch dreht. Also das ist ja auch eine Zumutung eigentlich für die Schauspieler und man braucht auch Schauspieler, die offen genug sind. Also er nimmt ja auch immer einen dokumentarischen Rahmen, Hintergrund. Also der Arzt zum Beispiel, das ist ein wirklicher Arzt, ein Krebsarzt. Und zu seinem Job gehört es eben, das den Leuten tagtäglich mitzuteilen. Und da kriegt man eben diese Ebene mit rein. Und dann ist es eben auch so, dass Andreas Dresen immer mit Improvisationen arbeitet, damit eben die Schauspieler sich auch auf den Umgang, eben auch auf die Krankheit und ihre einlassen können, also ihre eigenen Reaktionen erforschen können. Und das ist hier besonders interessant eben bei den Kindern, weil die sind so in einer eigenen Welt drin, die kriegen das gar nicht realisiert. Und der Junge sagt dann zum Vater, ach Papa, wenn du stirbst, krieg ich aber dein iPhone. Und das sind dann so Momente, wo man auch wieder lachen und weinen muss, die Andreas Dresen einfach mit einbaut. Das finde ich interessant, dass Sie das sagen. Sie sprachen ja vorhin auch vom neuen Alltag. Denn auch wenn man eine solche Diagnose bekommt, die eine Familie ja schlicht ins Unglück stürzt und mit die eine Riesenbelastung ist und auch eine nicht absehbare Belastung, wenn der Vater nicht mehr sein wird, stellt man sich ja trotzdem irgendwie darauf ein, weil dieses Sterben eben doch zum Leben dazugehört. Erfährt man davon im Kino auch was? Ja, ich glaube, darum geht es Andreas Dresen letztlich auch. Er sagt ja in Interviews immer, ich bin jetzt 50, ich kriege das immer mehr mit. Und das sind Themen, die, mit denen wir uns einfach auch auseinandersetzen müssen. Und das versucht er ja auch mit seinem Film. Also der Film soll ja auch als eine Art Hilfeleistung einfach da sein. Also es ist ja nicht nur so, wir gucken einem Sterben zu, sondern wir sollen mit in dieses Sterben einbezogen werden. Also dadurch hat der Film eben auch eine Offenheit, man kann, wenn man sie hat, eigene Erfahrungen mit einbringen oder man kann durch den Film einfach auch selbst, wird es auf sich zurückgeworfen, man fragt sich ja, wie würde ich in so einer Situation damit umgehen? Und wie spielt man das? Wie spielt man das? Indem man sich wie Milan Peschel und Steffi Kühnert einfach darauf einlässt, indem man eben, und das ist glaube ich ganz wichtig, dass Andreas Dresen chronologisch dreht. Also dass man eben peu à peu auch in diesen Verfall mit reinkommt, dass die Familie eben damit auch peu à peu umzugehen hat. Und es ist eben so, dass hier Kamera und Regisseur sich den Darstellern anpassen müssen. Also die Kamera muss den Darstellern folgen und nicht umgekehrt. Also nicht der Regisseur gibt hier den Bildausschnitt vor. Anke Lewicke über den neuen Film von Andreas Dresen, Halt auf freier Strecke. So heißt dieser offenbar sehr eindrucksvolle Film. Frau Lewicke, wir haben noch was ganz anderes. Submarine, eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Nun gehen Sie ganz viel ins Kino. Geschichten vom Erwachsenwerden sind dort nicht knapp. Ist diese so besonders? Ja, würde ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass man als Filmjournalistin denkt, man muss auch Berufsjugendliche sein, weil man ständig mit diesen Biografien konfrontiert wird. Aber das ist ein Film, der wirklich in dieses Lebensgefühl von Jugendlichen reingeht, dieses Paradox. Ja, man denkt, einem gehört die Welt, aber man gehört doch nicht dazu. Und Submarine, der Titel sagt es ja schon, man taucht als Jugendlicher immer ab, unter. Und dieser Film spielt hier in Wales. Es geht um einen 16-jährigen Schüler. Und das Schöne ist, er kommentiert eben immer seine Umgebung, und durch den Blick der Teenager wird auf einmal auch auf den Blick eben auf die Erwachsenenwelt geworfen, und insofern ist es einfach nicht nur eine Coming-of-Age-Geschichte, sondern man kriegt einfach als Erwachsener auch gut hier sein Fett ab, weil man sich die ganze Zeit fragen muss, als Jugendlicher hätte man nie gedacht, dass man als Erwachsener mal so endet. Es ist ein Debütfilm, Richard Ayoade, so heißt der Mann, ganz knapp am Schluss. Submarine, reingehen oder nicht? Auf alle Fälle reingehen, weil er eben auch was hat vom Fänger im Roggen, diese Grundmelancholie von Jugendlichen, die man doch in dem Alter so allzu gerne auskostet. Meint Anke Lewicke über Submarine von Richard Ayoade, und sie empfahl uns auch Halt auf freier Strecke von Andreas Dresen. Deutschland.